Ich bin das Schwert der Dunkelheit. Ich bin der Wächter auf den Mauern. Ich bin der Schild, der die Reiche der Menschen schützt. Ich widme mein Leben und meine Ehre der Nachtwache. Doch bevor der Winter naht, muss ich ein Interview geben. Ansonsten werden die Götter nicht ruhen und die Starks wieder auferstehen. Herzlich willkommen zurück zu den Synchronsprecher-Interviews. Diesmal in der neuen Ausgabe bei mir Patrick Roach. Ihn kennt ihr ganz bestimmt aus Game of Thrones als Jon Schnee, als Lip aus Shameless oder aber auch als Kota Hirano aus High School of the Dead, aber auch Dane DeHaan leiht er seine Stimme. Hallo Patrick. Hi. Freut mich sehr, dass du zugesagt hast. Ja, mich auch. Also, dass ich dabei sein darf. Auf jeden Fall. Dann sollten wir doch direkt mal loslegen, oder? Mhm. Wie bist du denn überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Ich bin quasi so ein sogenanntes Synchronkind. Also ich glaube, ich habe meinen ersten Take gesprochen, da war ich 6. Und ich bin zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater kommt aus New York. Und meine Eltern sind, bei vielen ist es ja so, dass die Eltern dann auch Sprecher sind oder waren. Bei mir ist das nicht so. Ich bin aus einer Musikerfamilie gekommen. Und meine Eltern kannten halt irgendwie so vom Fernsehen Leute. Meine Mutter hat zum Beispiel früher bei der Gottschalk-Show im Chor gesungen und so Geschichten. Und dann haben die damals für Patterson und Findus, wenn man das noch kennt, das ist so ein Kinderzeichentrick, da gibt es auch Bücher von mit so einer Katze und einem alten Mann. Und die haben damals Aufnahmen gemacht und haben das, glaube ich, nach England verschickt und haben in Deutschland eben die Aufnahmen dafür gemacht und haben... ja, muttersprachliche Kinder gebraucht für so kleine Rollen. Und dann stand ich, glaube ich, das erste Mal irgendwo im Studio und habe auf Schwarzbild für Patterson und Findus auf Englisch irgendwas gemacht. Und so kam das dann irgendwie, dass meine Mutter halt meinte so, ja, das ist doch cool, das Geld, was ich damit verdiene, das geht dann auf ein Konto und das geht dann irgendwann später mal für einen Führerschein oder sowas. Und dann habe ich ab und zu ein paar so kleine Geschichten gemacht als Kind und stand dann zum Beispiel bei den ersten Harry Potter Filmen und so stand ich im Ensemble, also in der Menge, wenn die ganzen Schüler da rumsitzen und sich unterhalten. Und bin dann da so ein bisschen mit aufgewachsen, habe das so neben der Schule gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann beschlossen, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Also ich habe dann mit 10 oder sowas, als dann so langsam die Anflüge der Pubertät kamen, habe ich dann irgendwann gesagt, so, nee, das ist scheiße, ich will jetzt lieber meine Freizeit mit meinen Freunden verbringen und keine Ahnung oder was weiß ich was machen. Und dann kam zum Beispiel eine Anfrage, ich hätte beim Casting mitmachen sollen für The Sixth Sense und hätte auf Haley Joel Osment sprechen sollen. Und da habe ich dann aber gesagt, nee, will ich nicht, weil ich mir dann dachte, weil meine Mutter meinte dann so, ja, das ist dann ein Riesending und Bruce Willis und so. Und irgendwie habe ich dann gesagt, so, nee, will ich nicht. Und dann habe ich ganz lang, habe ich kein Synchron gemacht und habe dann eigentlich erst wieder so richtig angefangen. Wir haben damals auch mit Gabi Petermann, die jetzt auch die Daenerys spricht bei Game of Thrones, haben wir die Zauberer vom Waverly Place gemacht. Und da waren wir, glaube ich, also ich war damals wahrscheinlich so 16, 17 oder sowas und dann fing das eigentlich erst wieder an und dann habe ich nach der Schule irgendwie gesagt so, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann ist mir wieder eingefallen, so, ja, Synchron macht doch eigentlich Spaß, ich probiere das mal aus. Und das heißt, obwohl ich so als Kind angefangen habe, so richtig Synchronsprecher, bin ich eigentlich erst so, seit ich 18, 19 bin. Also jetzt so seit 7 Jahren oder irgendwas. Also hast du Gabi dann erst später kennengelernt und noch gar nicht bei Harry Potter? Nee, bei Harry Potter habe ich mal kurz den Tim Schwarzmeier kennengelernt, der ihn ja noch in den ersten beiden Filmen gesprochen hat und fand den unglaublich eingebildet. Der Tim ist jetzt inzwischen einer meiner allerbesten Freunde. Okay. Aber damals, das weiß ich noch, da kam er dann irgendwie rein und wir saßen alle da und haben eben unsere Menge gemacht und halt die kleinen Arschsprecher irgendwie, die da halt und dann kam irgendwann der Tim rein für einen Retake. Also irgendwas, was nochmal von der Aussprache anders sein musste oder sowas und lief so an uns vorbei und ich weiß nicht mehr genau, was es war und er meinte so, ach, die Ensemblesprecher, jetzt kommt die Hauptrolle und spricht einen Take. Und hat das natürlich lustig gemeint, aber ich saß erstmal da so als Achtjähriger und dachte mir so, boah, du Arschloch. Ja, cool. Und dann habe ich, nee, dann habe ich aber, Gabi habe ich dann erst, wie gesagt, erst später kennengelernt. Da war ich damals noch, hatte ich immer so einen langen schwarzen Ledermantel an und schwarz lackierte Fingernägel und lange Haare und so weiter. Und Gabi war damals so die Einzige, die sich irgendwie getraut hat, irgendwie sich mir anzunähern und dann irgendwie ein bisschen mit mir zu reden und so. Und da war ich noch ganz schüchtern damals und ich fand es dann ganz komisch, dass jetzt ein Mädchen herkommt und mit mir redet. Und Gabi war so mein erster freundschaftlicher Kontakt eigentlich so in die Synchronwelt, weil Gabi ist jetzt auch eine meiner allerbesten Freundinnen. Es ist ja interessant, jetzt, ich sag mal, auch gerade in Bezug auf Game of Thrones, weil es gibt ja bestimmte Theorien, die ja zwischen Daenerys und Jon bestimmte Verbindungen sehen. Man munkelt ja, dass er vielleicht doch der wahre König ist und so. Richtig, genau, sowas. Das könnte ja dann doch schon interessant werden. Ja, wobei es dann zwischen dem Krieg von Eis und Feuer, dem Lied von Eis und Feuer. Ja, genau. Das ist ja dann doch vielleicht schon Schicksal. Wobei ich aber zu Game of Thrones sagen muss, ich war leider ein bisschen nachlässig. Ich habe noch nicht mal die letzte Staffel gesehen. Das heißt, ich weiß natürlich, was mit Jon abgeht, aber ich weiß viele Sachen, die so außenrum passieren, nicht so wirklich und versuche mich auch da so ein bisschen bei YouTube so rauszuhalten, dass ich mich nicht selber spoilere. Ja. Das heißt, viele Sachen, die jetzt gerade aktuell so passieren, weiß ich selber noch gar nicht so richtig. Du kriegst ja nur Jons Storyline mit. Ja, genau. Bist aber schon auf dem aktuellen Stand jetzt hier. Also von der Gesamtgeschichte jetzt. Naja, von der Gesamtgeschichte nicht. Ich bin natürlich, was Jon angeht, ziemlich aktuell informiert. Aber so gesamt nicht so richtig. Weil ich, wie gesagt, die ganze letzte Staffel, die liegt bei mir noch im Wohnzimmer irgendwie. Ich werde versuchen, die nächste Woche mal zu gucken, weil ich jetzt nämlich auch schon eingeladen wurde, jetzt am Montag irgendwie zu einem Wohnzimmer-Viewing von der neuen Folge. Und ich meinte schon so, ja, würde ich gern kommen, aber mir fehlt noch die ganze Staffel. Und jetzt muss ich das mal schnell nachholen. Aber wie gesagt, also aber das ist machbar bei GOT. Das ist, ja, ich hab das sonst bei den anderen Staffeln immer so gemacht. Ich habe mir im Marathon immer alle Folgen am Stück hintereinander auf Englisch angeschaut und dann kurz geschlafen und dann sofort auf Deutsch nochmal im Anschluss. Also ich habe das dann immer so suchtmäßig dann betrieben. Und das werde ich wahrscheinlich diesmal auch wieder machen. Also hast du auch so ein bisschen beide Fassungen verglichen? Ja, also was heißt verglichen? Ja, klar, verglichen. Aber wobei ich sagen muss, bei Game of Thrones, das schaue ich ehrlich gesagt lieber auf Englisch. Weil das einfach mit den ganzen Akzenten und so weiter, ich finde, das macht unglaublich viel her auf Game of Thrones. Ich finde, wir machen das gut im Deutschen. Und das kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber es gibt einfach manche Produktionen, da muss man auch als Sprecher ehrlich sein und sagen, was ist die bessere Fassung? Und für mich ist bei Game of Thrones einfach die schönere Fassung, die englische, weil das einfach schön ist mit den Akzenten und du kannst ja jetzt nicht im Deutschen anfangen, den einen da irgendwie sächsisch reden zu lassen oder irgendwas. Das muss natürlich alles Hochdeutsch sein und deswegen schaue ich mir das rein vom Flair eigentlich lieber auf Englisch an. Wobei ich finde, dass auch die deutsche Sprache gut in dieses Mittelalter-Setting passt. Also ja klar, natürlich. So nee, von der Sprache und von Sprachduktus und ja, der ganzen Grammatik ist das natürlich schön. Und das funktioniert auch perfekt. Aber wie gesagt, also rein die Akzente, also zum Beispiel jetzt auch, was weiß ich, so ein Film wie No Country for Old Men oder sowas, der funktioniert im Deutschen super, ist aber natürlich nochmal eine Spur geiler im Englischen, weil du einfach dieses tief Texanische hast und das kannst du nicht herstellen im Deutschen. Jeder findet ja für sich seine Fassung, mit der er es lieber guckt. Genau. Was fällt dir denn bei deinem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Also was mir schon mal nicht leicht fällt, ist Lachen. Ich bin ein ganz mieser Lacher. Weil kann ich verstehen. Ja, ja, ich hatte die Erfahrung auch mal gemacht. Okay. Fand ich sehr schwierig. Ja, auf Knopfdruck. Ja, das ist eben das Ding. Also, weil Lachen ist ja wirklich so eine der spontansten Emotionen eigentlich. Das heißt, ich glaube, viele Leute, wenn ich mich jetzt normal mit jemandem unterhalte, dann achte ich natürlich nicht drauf, wie ich jetzt lache oder wie ich Lachen herstelle oder was da eigentlich passiert im Zwerchfell und so weiter. Und wenn du dann aber plötzlich vor dem Mikro stehst und der Typ ist, der bricht völlig ab wegen irgendeinem Witz und du selber bist natürlich als Sprecher da und du kommst da rein und du hörst vielleicht nicht mal den Anschluss mit dem Witz und musst einfach sofort lachen, dann ist das natürlich schwierig, das so auf Knopfdruck zu machen. Und ich glaube, ich habe auch im Privaten jetzt nicht die geilste Lache. Ich habe, glaube ich, so eine relativ ulkige Lache. Und deswegen selbst, wenn ich mal dann natürlich lache vom Mikro, ist es halt meine Lache und die klingt dann trotzdem vielleicht anders als im Original. Das heißt, Ja, also ich glaube, spontan, wenn mir jetzt irgendwas einfällt, würde ich sagen, ist echt Lachen eine Sache, wo ich dann oft vor einem Take mir denke, so, okay, jetzt reiß dich zusammen, jetzt muss gelacht werden. Skurril eigentlich die Aussage. So ein bisschen. Ja, wobei ich da glaube ich, ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich habe da, glaube ich habe schon ein paar Leute das sagen hören, eben auch wirklich Ich meine generell Profis. so, konzentrier dich, du musst jetzt lachen. Ja, genau. Ja, ich bin ein sehr ernster Mensch. Nee, und was mir leicht fällt, ist, glaube ich, so grundsätzlich so, dass das ganze Synchron-Ding, also dieses irgendwie in Rollen reinschlüpfen und das macht unglaublich Spaß und das fällt mir auch irgendwie leicht. Also ich freue mich da, so dumm es klingt, ich freue mich da jedes Mal, wenn ich im Studio stehe und irgendwo eintauchen darf. Also wenn da jetzt ein Typ irgendwie hier zum Beispiel John Schnee halt auf seiner Mauer steht, da in der Eiswüste und so, ich finde das saugeil, da einfach mal kurz so aus meinem eigenen Leben auszusteigen und da irgendwie einzutauchen und zu sagen, so geil, wie wäre das denn jetzt, wenn ich da jetzt einfach oben stehen würde? Und da mir das so viel Spaß macht, fällt mir das auch einfach so grundsätzlich, glaube ich, leicht, einfach so in die Rollen reinzuschlüpfen und da so die Haltung irgendwie anzunehmen. Du musst ja als Sprecher auch sehr gut schauspielern können. Könntest du dir denn vorstellen, sozusagen die Rolle von Kit Harington zu spielen? Oder bist du sozusagen ganz zufrieden damit, ihn nur zu sprechen? Eigentlich bin ich ganz zufrieden damit, immer nur die Stimme von irgendwem zu sein, weil ich bin jetzt selber so kein wahnsinniger Freund vom Rampenlicht irgendwie. Also ich freue mich natürlich, zum Beispiel jetzt auch, wenn hier so ein Interview passiert, freue ich mich irrsinnig, wenn jemand herkommt und sagt, hey, geile Arbeit oder mir gefällt, was du machst. Aber irgendwie finde ich das auch ganz schön beim Synchronen. Du stehst da in deinem Studio irgendwie und bist da so ganz für dich, ganz privat und kannst da so schön in deiner dunklen Kammer irgendwie konzentriert arbeiten. Das ist irgendwie mein Ding, weiß ich nicht. Also ich mache auch Musik und das, was ich an der Musik am meisten liebe, ist einfach zu Hause sitzen und einen Song aufnehmen oder einen Song schreiben, wenn du so ganz für dich so in deinem Kopf bist. Und deswegen ist eigentlich die Synchronarbeit, finde ich, also ich hab Schauspiel jetzt nie wirklich ausprobiert. Ich habe mal so ein bisschen was mal gedreht und ich habe auch mal moderiert für Disney. Aber das alles, das hat mir nicht so gefallen, irgendwie so vor Publikum und vor der Kamera. Und außerdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja viele so Leute, die dann auch so ein bisschen Quereinsteiger sind, was Schauspiel und so angeht. Und ich muss sagen, man merkt das oft. Also ich finde, die besten Schauspieler sind tatsächlich die, die es auch gelernt haben, die auf einer Schauspielschule waren und sich damit auseinandergesetzt haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit eigentlichem Schauspiel, also mit Gestik und Mimik, habe ich mich einfach nie wirklich auseinandergesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt ankommen würde und auf der Bühne stehen würde oder schauspielern würde, es wäre einfach nicht so gut wie jemand, der das gelernt hat. Und deswegen würde ich auch sagen, bevor ich sowas mache, würde ich auf jeden Fall gerne eine Schule besuchen oder das lernen, weil ich das eigentlich immer, also ich finde es meistens blöd, wenn dann irgendwelche Laien kommen und sagen, ah, ich kann das jetzt und dann merkt man einfach, nee, es gibt einfach bestimmte Techniken, egal wie gut dein Naturtalent ist, es lohnt sich, das nochmal zu recherchieren und zu lernen und auch jahrelang zu üben. Wie läuft denn so eine Anfrage ab, wenn man dich als Sprecher buchen möchte? Es gibt ja eine Handvoll Synchronfirmen in Deutschland, die eben alle Projekte behandeln und dann auch besetzen. Und die haben alle Aufnahmeleiter. Also je nach Firma unterschiedlich viele. Und wenn man dann so reinwächst in den Beruf und dann irgendwann Fuß gefasst hat, dann kennen einen hoffentlich irgendwann alle Aufnahmeleiter. Und im Synchron gibt es jetzt eigentlich, es gibt keine Agenturen oder sowas für Synchron. Es gibt Agenturen für Werbung oder für zum Beispiel, was weiß ich, für Hörspiele und so weiter. Aber im Synchron ist es eigentlich wirklich so, jeder Sprecher ist quasi Einzelkämpfer für sich. Und die Aufnahmeleiter kennen einen dann natürlich, weil wir sind ja kein wahnsinnig großer Kreis. Wir sind ja eigentlich eine Handvoll Sprecher nur. Und Im dann Vergleich hast. mit den verschiedenen Schauspielern, die es gibt jetzt. Genau, also deswegen haben wir ja auch oft dieselben Sprecher auf verschiedenen Schauspielern. Und dann hast du zum Beispiel jetzt angenommen in München oder sowas, dann muss irgendwie ein Böser besetzt werden. Und dann sagst du, okay, der hat eine tiefe, kratzige Stimme, was habe ich für eine Auswahl an tiefen, kratzigen Sprechern? Und dann hat jeder Aufnahmeleiter so seine Kartei und es gibt ja jetzt auch viele Foren, wo du gucken kannst. Es gibt ja die Synchronkartei und die Kaulliste und so weiter, wo alles steht, wer wen schon mal gesprochen hat. Und dann schauen sich eben die Aufnahmeleiter das an und sehen dann vielleicht sogar im Idealfall so, ach guck mal, der Schauspieler wurde ja schon mal von dem gesprochen, dann fragen wir den doch nochmal an. Aber wie gesagt, das läuft völlig ohne Agentur. Das ist einfach so, je länger man den Beruf macht, desto mehr festigt man so seinen Namen und dann kennen einen die Aufnahmeleiter irgendwann. Sprichst du denn lieber die Guten oder die Bösen? Natürlich lieber die Bösen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendwer sagen würde, dass er lieber die Guten spricht. Also die Bösen geben einfach mehr her. Weil bei einem Guten, also bei so einem Bilderbuch-Guten, jetzt kein Batman oder sowas, aber so der typische Prinz, der die Prinzessin rettet, das ist ja eigentlich eine sehr einseitige Rolle. Und bei einem Bösen hast du natürlich die Möglichkeit, noch ein bisschen einen Wahnsinn reinzubringen oder mal was Bedrohliches. Und also oft sind die Bösen die geileren Rollen, weil du da mehr spielen kannst. Also lieber natürlich immer böse als gut. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Ja, aber nie außerhalb der Branche. Ach so. Ich hab mal eine Werbung gesprochen für irgendwas. Und da saß dann eine Produktionsleitung hinten. Und ich machte so meine ersten paar Sätze irgendwie und habe mich so warm gesprochen. Und dann irgendwann meinte sie so, warte mal, du bist doch Alex Pettyfer aus Beastly. Und ich so, ja. Und sie so, oh geil, meine Tochter liebt den Film. Aber das sind dann natürlich Leute, die da auch so ein bisschen stimmenaffin sind. Ich hab, glaube ich, das Glück und das Unglück vielleicht, jetzt keine wahnsinnig markante Stimme zu haben, glaube ich. Ich habe halt so eine normale, was weiß ich, sonore Stimme. Also ich glaube, da wird jetzt ein Tobias Meister oder sowas oder ein Eckehard Belle oder sowas wird da bestimmt öfter erkannt, könnte ich mir vorstellen. Du hast gesagt, du hast eine Werbung gesprochen. Gibt es denn dann auch so Anforderungen, die sagen, Mensch, Patrick, jetzt mach doch mal den John Schnee? So. Ja. Also, dass sie das für sich nutzen, sag ich mal. Ja, ich habe ein Computerspiel gesprochen. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Das war eigentlich ganz lustig. Das war so ein bisschen World of Warcraft-mäßig. Und das war tatsächlich so, dass die dann meinten so, hier, wir besetzen dich jetzt, weil du John Schnee bist. Und das wäre auch cool, wenn du den ein bisschen so anlegen könntest. Und dann sag ich, ja, klar, aber eigentlich spreche ich den relativ normal und habe das dann halt einfach normal gemacht. Aber ja, dass das passiert jetzt eben seit Game of Thrones, passiert das ab und zu mal, dass die Leute sagen, ach cool, du bist doch der, mach den doch mal hier für, was weiß ich, zum Beispiel Müllermilch, habe ich jetzt nicht gemacht, aber dann sagen die zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn jetzt hier John Schnee Werbung für McDonald's macht? Dann sage ich, ja, okay. Gäbe es dann auch Projekte, wo du sagen würdest, nee, dafür mache ich keine Werbung? Ja, ist schwierig. Ja. Wahrscheinlich nicht so viele. Es kommt drauf an. Also natürlich, also es klar. Ist für dich schon was anderes, wenn man, sag ich mal, nur die Stimme hört, als wenn du wirklich für das Produkt wirbst. So, naja, nee, es ist ja dann auch eine persönliche Entscheidung, ob ich grundsätzlich für sowas stehen will oder ob ich grundsätzlich an einer Maschinerie teilhaben will, die dann irgendwie Geld oder Kundschaft generiert für das Produkt. Und ja, also es gab bis jetzt noch nichts, was ich jetzt abgelehnt hätte, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht vertreten, aber gäbe es sicher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich würde mich zum Beispiel, was weiß ich, aus so politischen Sachen würde ich mich zum Beispiel komplett raushalten. Wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, könntest du hier einen Wahlwerbespot sprechen, egal für welche Partei, würde ich wahrscheinlich sagen, nee. Oder was weiß ich. Oder ich muss zum Beispiel, also es ist jetzt natürlich auch eine ganz persönliche Sache, aber weil ich relativ überzeugter Atheist bin, ich würde jetzt zum Beispiel nie irgendwas Kirchliches oder sowas machen. Ja. Weil ich einfach sage, wenn ich das nicht vertrete, wenn ich da nicht dran glaube, dann sehe ich das auch nicht ein, da irgendwie meine Stimme herzugeben. Also klar, ich würde dann schon persönlich sagen, nee, bestimmte Sachen lehne ich ab, wenn ich die nicht selber irgendwie auch so halbwegs vertreten kann. Ja, das wäre ja auch komisch so. Mensch, hier, wenn du da so eine Werbung sprichst, ja, John wählt die NPD. Ja, genau. Wähle auch du die NPD und werde Teil der Mauer. So, das wäre ja ganz schön. Ja, genau. Ja, in Amerika mit Trump und so weiter kann man ja jetzt dann wirklich bald Teil der Mauer werden. Ja. Um Mexiko rum. Scheinbar, ja. Kommen wir mal zu deinen Rollen speziell. Mhm. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Game of Thrones gesprochen. Du bist Jon Schnee. Erstmal ganz allgemein, wie gefällt dir die Rolle? Immer besser, muss ich sagen. Als ich angefangen habe, und ich glaube, das hat tatsächlich so 2 Staffeln gedauert, da dachte ich mir, was ist das für ein Typ? Weil der hat sich irgendwie, meiner Meinung nach, der hat sich nicht entwickelt. Der war so, ab der ersten Folge war das derselbe Typ. Der hat irgendwie einfach gesagt, so, ja, das Einzige, was ich gut kann, ist kämpfen. Und das mache ich jetzt auch. Und deswegen gehe ich jetzt auch an die Mauer und so. Ich bin ja eh ein Bastard. Ich kann ja nie irgendwie einen Titel erlangen. Und ich dachte mir so, ja, das ist irgendwie alles ein bisschen langweilig, was mit dem so passiert. Und dann, als die Staffeln so vorangeschritten waren, ist dann doch immer mehr passiert, weil er dann auch wirklich selber so als Typ, glaube ich, gemerkt hat, dass er auch zu mehr fähig ist als nur kämpfen. Und dann eben auch, dass er dann auch wirklich da der Kommandant wurde und alles. Und deswegen war das dann auch wirklich für mich im Studio dann plötzlich so von Folge zu Folge immer mehr, wo ich mir dachte so, oh geil, das ist ja jetzt doch ziemlich interessant, was hier so passiert. Und jetzt habe ich mich echt ziemlich in den verliebt eigentlich. Wobei ich, wie gesagt, am Anfang nicht so genau wusste, was ich von ihm halten soll. Und jetzt finde ich das eigentlich ziemlich geil, wie er so drauf ist und was mit ihm passiert. Wusstest du denn schon vorher, wie groß dieses ganze Game of Thrones-Universum ist? Nein, überhaupt nicht. Ich kam da rein und es gab auch, glaube ich, es gab, ehrlich gesagt, für keine einzige Rolle gab es ein Casting. Das wurde einfach besetzt. Und ich kam da rein und da war auch die Redaktion war dann auch dabei. Und Redaktion sitzt meistens bei großen Sachen dabei. Also wenn jetzt ein neuer Warner-Film kommt oder sowas, dann hockt eine Redaktion hinten und guckt, dass wir da keinen Scheiß bauen. Wobei man sagen muss, Game of Thrones wird ja auch von Warner vermarktet. Ach so, ja, okay. Nee, aber auf jeden Fall, ich kam dann da rein und da war eben eine Redaktion da und ich dachte mir so, ah, okay, Redaktion. Also doch, wahrscheinlich irgendwas, was Hochkarätiges. Und dann hieß es aber, ja, das ist eine Fantasy. Und unter Fantasy habe ich mir dann halt zum Beispiel sowas vorgestellt wie, ja, wie halt die alte Herkules-Serie, die dann zum Beispiel eine Zeit lang auf Kabel 1 lief oder ja, einfach irgendwas, was jetzt nicht so geil produziert ist, wo man so ein bisschen die Kulissen sieht und sowas. Und ich dachte mir so, ah, okay, eine Fantasy. Und habe dann mal angefangen, das zu machen. Und wie gesagt, man kriegt ja im Studio wirklich immer nur so seine eigenen Szenen eigentlich mit. Und da ist so viele Hauptrollen. Aber das ist ja auch vergleichbar mit dem Schauspieler. Ja, natürlich. Klar. Der kriegt ja auch nur seinen Part mit. Genau. Ganz ähnliche Situationen. Genau. Und da es bei Game of Thrones ja so wahnsinnig viele Hauptrollen gibt, hat zum Beispiel Jon gar nicht so viel gesagt in den ersten Folgen. Und dann habe ich wirklich immer nur so ganz wenig Zeit mit ihm verbracht und dachte mir dann immer so, ja, das ist halt irgendeine Fantasy, keine Ahnung. Und plötzlich ist das so völlig losgegangen, dass Game of Thrones so geil wurde. Und dann dachte ich mir auch so, okay, dann gucke ich mir das jetzt auch mal an. Und fand das dann auch selber irrsinnig geil. Aber wie gesagt, am Anfang dachte ich mir halt einfach so, ja, das ist jetzt einfach irgendwas. Das läuft dann auch auf RTL 2 und keine Ahnung, ist halt einfach irgendeine Fantasy. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so abgeht. Aber dann, wie gesagt, als ich dann gesehen habe, auch zu Recht. Also ich finde es auch selber richtig geil. Hast du denn die Bücher gelesen? Vielleicht im Nachhinein? Nee, ich habe mal überlegt, ob ich mal in die Hörbücher reinhöre. Aber irgendwie hat sich das nie ergeben. Ich habe mich dann so ein bisschen selber so informiert mit Freunden, die die Bücher kennen, was da so passiert und habe mir dann auch sagen lassen, dass sich die Serie anscheinend so ein bisschen inzwischen so davon entfernt hat oder ein paar Sachen so durchgemischt hat, die gar nicht chronologisch in den Büchern so passieren. Aber ich selber kenne die Bücher leider gar nicht. Aber würde ich gerne irgendwann mal nachholen. Was hältst du denn davon, dass man die deutsche Übersetzung der Romanvorlage auch in der Synchro belassen hat? Also aus Jon Snow wurde eben Jon Schnee. Ist schwierig. Ich finde es einerseits konsequent, weil wir machen ja die deutsche Fassung. Und klar, wenn das in den Büchern im Deutschen so ist, dann müssen wir es eigentlich im Deutschen auch so machen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das schon überlegt wurde. Das Einzige, was ich mir denke, ist, wenn zum Beispiel, wenn Namen ausgesprochen werden, das ist jetzt zum Beispiel im Original ist es ein Renly und dann sagen wir irgendwie Renly oder sowas, dann denke ich mir, ja, aber es ist doch trotzdem ein englischer Name. Also das ist ja trotzdem ein Engländer, der da ist, der sollte doch trotzdem einfach Renly heißen. Dass ich jetzt zum Beispiel Jon Schnee heiße, das verstehe ich wiederum, weil Schnee ist ja nicht kein Nachname. Der heißt ja nicht einfach Snow mit Nachnamen, sondern alle Bastarde werden Schnee genannt. Genauso wie alle bei in King's Landing. Ich weiß nicht, wie es da ist, aber die haben ja da auch einen Namen, die ganzen Bastarde. Aber bei, wie gesagt, bei den Namensaussprachen denke ich mir, warum müssen wir die jetzt Deutsch aussprechen? Weil die Namen sind ja auch im Buch dieselben, warum können wir die nicht einfach Englisch belassen? Aber das war dann, glaube ich, einfach so eine generelle Entscheidung, dass wir sagen, okay, machen wir es jetzt Deutsch oder machen wir es halbdeutsch? Und ich finde, das ist schon okay. Da brauchst du vielleicht kurz, um zu sagen, so, oh, okay, die sprechen den Namen ein bisschen anders aus, aber wenn du da drin bist, dann stört dann das auch, glaube ich, gar nicht mehr. Wann kam denn so der Umschwung? Am Anfang war Game of Thrones ja auch in Deutschland noch nicht ganz so krass. Und jetzt mittlerweile ist das weltweit ein absolutes Phänomen. Wie viel kriegt man davon denn so mit? Oder inwiefern geht man damit? Ich krieg's ehrlich gesagt nur auf Facebook mit. Weil ich selber, ich schaue eigentlich gar kein Fernsehen. Ich hab Netflix, und ich kaufe mir sonst einfach DVDs oder Blu-rays. Das heißt, so von eigentlicher Werbung und so weiter kriege ich selber nur was mit, wenn jetzt auf Facebook irgendwas passiert. Und irgendwo habe ich auch mal gesehen, dass Game of Thrones, glaube ich, auch die Serie ist, die am meisten illegal gedownloadet wird. Das heißt, ich glaube, da passiert auch wirklich viel über Internet-Hype. Aber ja, wie gesagt, in Deutschland kriegt man, finde ich, wenig davon mit. Ich treffe auch viele Leute, weil oft passiert es ja auch, dass man zum Beispiel im Taxi oder sowas, wenn die Leute dann irgendwie sagen, ach, und was arbeitest du so? Dann sagt man, ja, ich bin Synchronsprecher. Und dann heißt es, ach, wofür denn? Und dann sagt man, ja, zum Beispiel Game of Thrones. Und ich treffe echt viele Leute, die sagen, ah, Game of Thrones kenne ich, schaue ich aber nicht. Und ich frage mich dann immer, hä, wer guckt das denn dann? Weil ich treffe wirklich mehr Leute, die es nicht gucken, als Leute, die es gucken. Und die Leute, die es dann gucken, die schauen es dann meistens auf Englisch irgendwo im Internet. Deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass, obwohl das weltweit richtig krass ankommt, dass es selbst in, also dass es in Deutschland jetzt immer noch nicht so groß ist, wie es zum Beispiel in Amerika ist. Ist der Druck denn groß, weil die deutsche Fassung erscheint jetzt mittlerweile ja wirklich zeitgleich mit der Originalfassung? Ja, der Druck ist leider tatsächlich sehr groß. Das ist so ein bisschen schade, dass das ist natürlich auch dem ganzen Internet geschuldet und so weiter, dass jetzt einfach alles immer schneller geht und du kannst ja wirklich teilweise dir online schon, wenn jetzt eine neue Folge Walking Dead oder sowas rauskommt, kannst du dir teilweise einen Tag nach US-Ausstrahlung sofort schon streamen. Und das merken die Firmen und die Sender natürlich. Und deswegen heißt es jetzt, wow, fuck, wir müssen die Synchronfassungen auch sofort bringen, weil sonst schauen sich das alle online an und dann guckt keiner mehr im Fernsehen. Und das ist so ein bisschen schade, weil uns jetzt einfach, also der ganze Beruf ist unglaublich schnell geworden. Früher hatte man irsinnig lange Zeit, einen Film zu synchronisieren. Da haben teilweise die Leute irgendwie gesagt, also ich rede von, hier so damals die Zeit, als Bud Spencer Filme gemacht wurden und sowas, also die goldenen Jahre des Synchrons, da hatte man wirklich Zeit zu sagen, wir arbeiten jetzt im Studio, bis halt einfach die Luft raus ist und dann machen wir Feierabend, dann kommen wir morgen wieder und es wurde einfach gemütlich gearbeitet und schön gearbeitet. Und heutzutage ist es leider echt teilweise so, dass es einfach heißt, yo, gebt bitte euer Bestes, aber bitte schafft jetzt auch ganz viel Pensum an einem Tag, weil morgen wird schon ausgestrahlt. Und natürlich geben wir trotzdem unser Bestes, aber es ist dann oft so, dass man einfach gerade für Serien auch, die dann eben so zeitnah ausgestrahlt werden, da fehlt einfach oft so ein bisschen die Zeit, um dem Ganzen vielleicht noch so einen kleinen Schliff zu geben, den man nur dann geben könnte, wenn man vielleicht einen Tag später nochmal reinhört und dann sagt, oh, pass mal auf, da wäre doch der Text schöner oder sowas. Und deswegen ist leider der Druck echt in den letzten Jahren sehr hoch geworden, was irgendwo schade ist. Also glaubst du schon, dass das einen Einfluss hat auf das Endprodukt oder dass das Endprodukt da ohne diesen Druck hätte noch schöner werden können, Ja, noch also besser? ich finde schon, dass wir die meiste Zeit als Sprecher und als Synchronteams, damit meine ich auch die Tonmeister, die Cutter, die Regisseure und alle, die da beteiligt sind, dass wir schon in den richtigen Firmen den Standard halten können, immer noch. Aber ich glaube, wenn es alles noch schneller geht, dann wird man auch wirklich anfangen, das bei großen Projekten zu merken. Und ja, das ist einfach sehr schade. Inwiefern musst du denn als Sprecher darauf achten, nicht zu spoilern? Schließlich bist du einer der wenigen, der weiß, wie die Geschichte um John weitergeht. Wirst du vielleicht von Freunden schon ausgefragt? Ja, wir müssen tatsächlich aufpassen, weil wir in manchen Fällen tatsächlich sogar Verträge unterschreiben, in denen drin steht, dass wir nicht spoilern dürfen. Also ich weiß noch zum Beispiel, als wir Harry Potter gemacht haben, da haben wir tatsächlich alle, also selbst die kleinen Rollen, selbst ich als Achtjähriger, der einfach nur ein Schüler ist, der irgendwie sagt, gib mir mal ein Brot, Ich musste auch tatsächlich was unterschreiben, in dem stand, ich darf keinem verraten, dass ich gerade an dem neuen Harry Potter-Film arbeite. Bei Game of Thrones, lustigerweise, glaube ich, mussten wir nie was unterschreiben. Bis heute nicht. Aber trotzdem ist das so ein bisschen einfach die so eine ungeschriebene Branchenregel, dass man eigentlich außerhalb der Branche nicht über sowas spricht, weil du weißt nie, wer irgendwie zuhört und keine Ahnung was. Aber von dem her, ich wurde andauernd gefragt, gerade am Ende der letzten Staffel, ob es jetzt wirklich so ist, dass er stirbt und ob er wiederkommt und ob ich irgendwas weiß. Und dann musste ich einerseits immer sagen, ja, sage ich nicht, weil ich will dir den Spaß nicht verderben. Und andererseits musste ich auch sagen, weiß ich nicht. Weil wir ja wirklich immer, da wir das auch so zeitnah bearbeiten. Also ich weiß zum Beispiel bei der aktuellen Staffel, jetzt kommt ja, glaube ich, die Folge jetzt dann raus, die neue. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es weitergeht nach dieser Folge, weil wir machen diese eine Folge und dann machen wir die nächste, wenn die nächste ausgestrahlt wird. Das heißt, wir wissen selber teilweise gar nicht mehr als der Zuschauer, weil das alles so knapp passiert in letzter Zeit. Das heißt, wir können da oft gar nicht viel sagen. Das ist aber ganz schön krass. Das wird ja auch dann für den Verleiher auch dann teurer, weil sie euch ja immer wieder buchen müssen, immer wieder vielleicht einfliegen müssen. Mhm. Also da wird, ich glaube, von Seiten des Publishers auch viel investiert, dass das eben nicht passiert. Klar, da steigen natürlich, also man kriegt ja jedes Mal, wenn man kommt, kriegt man ja Geld. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen irgendwie 5 Folgen am Stück, dann kriegst du halt deine Grundgage, die du fürs Einmalkommen bekommst, kriegst du dann einmal. Aber wenn wir sagen, wir machen 5 Folgen an 5 verschiedenen Tagen, dann kriegt der Sprecher natürlich seine Grundgage eben 5-mal ausgezahlt. Das heißt, klar ist es irgendwo dann teurer für die Firmen, aber ich glaube, das ist es denen dann auch wert, dass sie sagen, dann haben wir es lieber so, dass da keine Wartezeit ist zwischen dem Online-Release und dem Fernseh-Release. Wie war denn deine persönliche Reaktion aufs Ende der 5. Staffel? Warst du geschockt? Ja, ich war tatsächlich geschockt, weil ich es nicht wusste. Ich wusste nicht, dass er stirbt. Und ich kam ins Studio und guckte so auf meine Dispo und dachte mir so, ah, okay, so und so viele Takes, alles cool. Und dann ging das so und dann war das kam ja auch so aus dem Nichts. Er kam ja so raus und er dachte so, ach geil, hier mein Verwandter ist wieder da. Und zack, wird er abgestochen. Und genauso war es dann für mich auch. Ich dachte mir so, ah cool, der taucht wieder auf. Und dann kommt er so raus und wird abgestochen und ich so, wie, der wird jetzt abgestochen? Und alle im Studio so, jo, du bist jetzt tot. Und dann habe ich echt noch kurz irgendwie einen Moment im Studio gebraucht, wo ich für mich selber dachte so, boah, scheiße. Weil bei Game of Thrones, ganz ehrlich, ich glaube, alle von uns sitzen da und denken sich, okay, wann ist die Folge, in der ich sterbe? Aber irgendwie hatte ich nicht damit gerechnet, dass es so passiert. Und war dann auch tatsächlich selber sehr geschockt, ja. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Wenn dann auf einmal gesagt wird, so ohne Vorwarnung, ja, sorry, aber das war's jetzt. Genau so, ja, du bist jetzt tot. Aber dann kam es ja doch anders. Ja. Und du konntest erleichtert Richtig. Weitermachen. Du hast sicherlich auch sehr viel mitbekommen von den Spekulationen und hast wahrscheinlich insgeheim gehofft, oder? Ja, ich habe ja eigentlich gehofft, dass ich als Zombie oder so wiederkomme. Ich warte auch die ganze Zeit drauf, bis irgendwie ein blaues Leuchten in seinen Augen kommt, aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Wohin glaubst du denn, führt die ganze Geschichte von Game of Thrones beziehungsweise im Speziellen John? Schwierig. Wie gesagt, ist von dem her auch schwierig, weil mir noch eine ganze Staffel selber fehlt, die ich nachholen muss. Ich kann es echt nicht sagen. Also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass einfach irgendwann die Daenerys so mit ihrer Armee da so von unten hochmäht und die ganze weiße Wanderer-Armee von oben nach unten mäht und die sich irgendwo in der Mitte mal treffen. Aber wie gesagt, weil eigentlich wurde so jegliche Spekulation, die ich bis jetzt so hatte in den Staffeln, wurde eigentlich zerschlagen, dadurch, dass dann irgendwer wieder stirbt oder sowas. Also ich habe da irgendwie aufgegeben, irgendwelche Prognosen abzugeben, weil ich mir denke so, ja, das kommt eh alles anders. Also ich weiß es nicht. Man kann ja teilweise auch bei gewissen Wettanbietern darauf setzen, wer als nächstes. Echt? Ja, also geil. Es gibt Leute, die machen mit Game of Thrones sehr viel Geld. Logischerweise. Da gibt es dann wie damals bei der, wo war das, bei der WM oder sowas, die Krake, die dann irgendwie sagt, wer als nächstes gewinnt. Da gibt es wahrscheinlich irgendwann auch die Krake, die sagt, wer als nächstes stirbt. Ich glaube, dann müsste man auf jeden Fall sehr viele Arme haben für die Krake. Das ist richtig. Bei der Fülle an Figuren. Mhm. Dann würde ich mal sagen, schließen wir das Kapitel Game of Thrones erstmal ab. Mhm. Zumindest für dieses Interview. Ja. Du sprichst nämlich bei einer weiteren US-Serie, nämlich Shameless, eine Hauptrolle, und zwar Lip Gallagher. Erzähl uns doch mal deine Erfahrung und deinen Eindruck mit dieser Rolle. Ja, erstmal sehr geil, dass du mich auf Shameless ansprichst, weil ich finde das selber eine unglaublich geile Serie, die unglaublich geil besetzt ist und richtig Spaß macht. Und unglaublich unbekannt, leider. Leider, genau. Leider unglaublich unbekannt. Da muss ich selber sagen, das ist mit einer meiner Top 3 Projekte, an denen ich arbeite, weil das einfach immer unglaublich viel Spaß macht und das einfach geiles Zeug ist, was da passiert, aber irgendwie kennt das niemand. Ich glaube, das wird irgendwann auf irgendeinem Sender, den sich niemand anschaut, ausgestrahlt und läuft halt sonst noch auf Fox bei Sky. Was schade ist, weil das echt geil ist. Und Shameless war, ich bin ja eigentlich Münchner und arbeite jetzt seit ein paar Jahren auch in Berlin ab und zu. Und Shameless war, glaube ich, so meine erste Rolle, die ich in Berlin hatte. Da wurde ich eingeflogen für ein Casting, was ich damals überhaupt nicht verstanden hatte. Weil wir machen das ja jetzt auch schon so seit 5, 6 Jahren. Da hatte ich, glaube ich, noch gar nicht groß irgendwelche Hauptrollen irgendwo gesprochen und war jetzt weit entfernt davon, irgendwie ein Sprecher zu sein, von dem man sagt so, ach, das ist Paddy Roach, den muss man ja hier und da besetzen. Und ja. plötzlich kam eine Anfrage so, hey, hast du Bock nach Berlin zu kommen, Casting für eine Serie? Und ich so, ja, ja, klar. Und dann kam ich eben nach Berlin und habe das gemacht. Und das Casting war so eine kleine 5-Minuten-Szene, gleich in der ersten Folge. Da sitzt er mit seinem Bruder im Auto und der Ian sagt ihm, dass er schwul ist. Und das war das Casting. Und irgendwie dachte ich mir so, geil, die ganze Stimmung von dem allen und die sitzen da rum und das ist alles dreckig und schmutzig und ja. dachte mir so, hoffentlich kriege ich das. Und dann 2 Wochen später kam eben der Anruf so, hey, du hast das jetzt. Und dann fing das eben an, dass ich angefangen habe, in Berlin zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, ja, das ist eigentlich Shameless geschuldet. Das heißt, das ist nicht nur ein Projekt, was irrsinnig Spaß macht, sondern war auch für mich persönlich so ein kleiner Wegbereiter, glaube ich, einfach zu neuen Firmen, zu neuen Rollen eben in Berlin. Aber da muss ich dir recht geben, das ist dieses Dreckige, dieses, man hat so das Gefühl, die Produzenten scheißen einfach drauf und machen einfach das, worauf sie Bock haben. Shameless ist ja eigentlich eine britische Serie gewesen. Ja. Die sie dann neu gedreht haben, glaube ich, sogar mit demselben Typen, der damals auch die Skripte für das Britische geschrieben hat. Den haben sie, glaube ich, auch dann eingekauft für Amerika, was wahrscheinlich eine gute Entscheidung war. Und das sieht irgendwie, es sieht nicht amerikanisch aus, weil viel zu viel Sex und Drogen passiert. Und das ist irgendwie schön, das mal zu sehen, dass die Amis, die prüden Amis auch mal sagen, scheiß drauf, wir sagen Schimpfworte, wir benutzen Drogen und wir zeigen auch nackte Brüste, selbst wenn die Schauspielerin nur 15 ist, weil so ist es halt. Und das finde ich cool, dass sie das auch zeigen. Ja, es ist auch, sag ich mal, so vergleichbar ein bisschen mit Californication. Ja. Wo man ja auch einfach so dieses Scheiß drauf hat. Und dann, genau. Sowas ist halt geil. Also sowas schaue ich persönlich auch sehr gerne. Shameless ist auch einer meiner absoluten Lieblingsserien. Ich bin froh, dass ich die gefunden habe. Und ich finde auch persönlich, dass die deutsche Synchro da eine echt richtig, richtig gute ist. Finde ich super, auch, ja. Super Cast insgesamt. Ja. Total passend besetzt. Und also ich schaue es sogar sehr, sehr gerne auf Deutsch. In dem Fall, auf jeden Fall. Ich schaue Shameless zum Beispiel, ich schaue das eigentlich ausschließlich auf Deutsch. Mhm. Vielleicht auch, weil, keine Ahnung, weil ich dann mal gucken wollte, was ich da eigentlich so veranstaltet habe. Aber ich bin da auch auf Deutsch hängen geblieben. Nicht zuletzt, weil Joachim Tennstedt auf William H. Macy auch einfach, finde ich, genial ist. Bombig. Es ist wirklich ganz großes Kino und das als Serie, ne? Bestimmt für euch da draußen auch eine Empfehlung, wenn ihr es noch nicht kennt. Auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall mal rein, gebt dem Ganzen eine Chance. In Shameless lassen die Darsteller ja alle Hüllen fallen. Mhm. Provokative Szenen sind keine Seltenheit. Wie ist dein Eindruck der Serie und wie findest du es, ein Teil der Gallaghers zu sein? Also du hast ja schon gesagt, du feierst die Serie. Ja. Wie schwer ist es denn für dich, so diese ganzen provokativen Szenen, diese Sexszenen, das alles einzusprechen? Ach, mit sowas habe ich eigentlich kein Problem. Also es gibt ganz wenige, vielleicht gar keine Sachen, mit denen ich ein Problem habe im Synchronen. Also wie ich schon gesagt habe, wenn ich irgendeinen Film mache, irgendeinen Schauspieler, dann will ich da auch komplett einsteigen. Und dann freue ich mich, ehrlich gesagt, je nackter und je roher das ist, desto geiler finde ich es, weil ich finde Film und alles, das ist zu poliert vielleicht. Es soll den Zuschauer vereinnahmen. Und wenn da eine Sexszene ist, dann habe ich auch nichts dagegen, wenn da auch viel gezeigt wird. Außer es soll natürlich romantisch sein, keine Ahnung was, aber wenn gerade bei Shameless, wenn da eh alles so dreckig ist und so weiter, dann finde ich das eher einfach passend, wenn da auch wirklich alles gezeigt wird. Auf der Bartoilette. Und dann, ja, natürlich. Und dann freue ich mich auch, wenn ich im Studio stehe und das sieht natürlich immer ganz dumm aus, wenn da einer am Mikrofon steht und dann da vor sich hinstöhnt. Aber dann denke ich mir so, ja klar, dann lass uns das richtig machen. Dann lass uns das so machen, wie das die Serie auch verdient hat. Und ich finde das super, den ganzen Style von der Serie und dass das alles so roh ist, das ist voll mein Ding. Anders würde ich es gar nicht wollen. Sie machen sich da ja wirklich über alles lustig. Ich meine, es gibt da zum Beispiel ja diese Szene, wo Frank hat ja eine Organspende bekommen. Ja. Und dann lädt ja der Vater des Kindes, der die Organe gespendet hat, die alle so ein zum Essen. Ja. Und kommt doch mal und Mensch. Und dann sprechen sie ja untereinander. Ja, ey, ich bin die Lunge. Ja, ich bin die Leber und so. Ja, Mensch, lass mal einen heben. So. Ja, genau. Das ist auch irgendwie so real, weil du kannst dir halt nicht ausruhen, wer deine Organe kriegt. Und wenn es jemand ist wie Frank. Ja. So, das ist dieses Schwarzhumorige, was der Serie echt einen richtig geilen Charme verleiht, finde ich persönlich. Also das ist auch wirklich so im Studio, da passiert es auch wirklich immer mal wieder, dass man einfach, man guckt manchmal so ein paar Szenen einfach an, um irgendwie zu wissen, was passiert gerade, wie orientiere ich mich da jetzt in der Szene. Und da passiert es echt, dass ich wirklich manchmal da sitze und auch echt laut lachen muss, weil ich das so geil finde, was die einfach wieder für Ideen haben. Und auf so ein Zeug kommt man gar nicht, das ist echt cool. Abschließend zu den beiden Figuren, hast du etwas mit ihnen gemeinsam, mit John oder Lip? Mit John habe ich vielleicht gemeinsam, dass ich auch irgendwie so ein bisschen so ein Einzelgänger bin. Also ich kann das gut verstehen, dass man irgendwie sagt, ich gehe jetzt irgendwo an den einsamen Ort und mache halt einfach mein Ding. Das bin ich auch. Und mit Lip weiß ich gar nicht. Wobei Lip ja auch was Ähnliches macht mit seinem Studium und so. Ja, irgendwie schon. Ja klar, Lip ist ja auch so ein bisschen, der macht ja auch so was ganz anderes und ist so der Hoffnungsträger der Gallaghers irgendwie. Ja, genau. Mensch, wir haben einen, der weiß was, der schreibt gute Noten. Genau, genau. Nee, mit Lip habe ich, keine Ahnung, wahrscheinlich jetzt objektiv nicht so viel gemeinsam. Ich denke mir, vielleicht sollten wir alle versuchen, ein bisschen mehr Lip zu sein in unserem Leben, weil ich finde, dass der viele Sachen eigentlich, dass der eine coole Einstellung zu vielen Sachen hat. Hinterfragt auch vieles und ist auch sehr im Zweifel mit sich. Genau. Bist du denn selber so ein Serienjunkie? Verfolgst du die Serien, in denen du mitsprichst? Oder generell Serien? Du hast gesagt, du hast Netflix. Ja, ich weiß nicht, ob ich ein Junkie bin. Ich versuche mir immer Zeit zu nehmen für Serien, weil früher war ja, das ist ja erst so in den letzten Jahren eigentlich passiert, dass die Serienformate so sind, wie sie jetzt sind, auch mit dieser Qualität, wie jetzt zum Beispiel Game of Thrones oder Breaking Bad oder irgendwas. Früher, so als ich oder als wir alle aufgewachsen sind, war es ja eigentlich so, dass eine Serie war halt eine Sitcom. Also man hat dann irgendwie, es gab dann Friends oder King of Queens oder sowas und das war eine Serie. Und dann dachte ich mir immer so, naja, ich bin eher ein Filmfan. Und jetzt gibt es aber wirklich einfach Serien, die quasi wie Filme sind, die aber laufen halt einfach 10 Stunden. Und deswegen versuche ich mir immer für Serien wirklich Zeit zu nehmen, um dann zu sagen, ich nehme mir jetzt den ganzen Tag frei und guck dann einfach eine Serie komplett, eine Staffel durch. Würde ich schon als Junkie bezeichnen. Das ist ja, aber eben nicht regelmäßig. So wie einer, der ab und zu mal kifft. Ich mach das dann so einmal im Monat. Kiffen. Das vielleicht auch. Und dann gucke ich mir mal so am Stück, suchte ich dann eine Serie und dann ist aber auch wieder cool. Und dann finde ich eine neue Serie und dann suchte ich die wieder und dann ist es auch wieder cool. Aber ich stehe da schon drauf. Also ich gucke auch tatsächlich, weil ich wirklich das Glück habe, in vielen Serien mitzusprechen, die ich wahrscheinlich auch gucken würde, selbst wenn ich nicht mitsprechen würde. Also zum Beispiel Game of Thrones oder Shameless, wie gesagt. Die würde ich auch so gucken. Deswegen, ja, ich gucke schon sehr viele Serien. Du bist oft als Dandy Hand zu hören. Einer der interessantesten Gesichter Hollywoods, finde ich sogar. Lässt du ihm gerne deine Stimme und ist die Art, wie er seine Rollen wählt und spielt, für dich herausfordernd? Da muss ich sagen, das ist schade, dass ich den so wenig sprechen durfte. Das ist natürlich nicht meine Entscheidung, das ist dann immer Verleihentscheidung oder keine Ahnung was. Aber du hast ihn noch am meisten gesprochen. Wahrscheinlich, ja. Und das ist ehrlich gesagt ein sehr, sehr geiler Typ. Das ist, wenn ich mir einen Schauspieler aussuchen könnte, den ich bis an mein Lebensende spreche, wäre es wahrscheinlich Dane DeHaan. Weil ich finde das einen richtig geilen Typen. Das ist auch so ein Kerl, sowas braucht Hollywood. Der ist nicht hübsch. Der hat ein Charaktergesicht. Das ist ein Charakterdarsteller. Und ich finde, der hat auch wirklich, der hat coole Rollen. Also der wird ja oft dann mal so auf irgendwie fertige Typen oder auf einen Bösen besetzt oder sowas. Und der spielt die aber nicht so, okay, ich mache jetzt einfach nur einen Bösen oder sowas. Der hat immer noch mal mehr Facetten drin. Ja, diesen Zwiespalt immer. Ja, und der hat zum Beispiel einen Film, den hat wahrscheinlich auch niemand gesehen, der heißt Life Before Beth, Life After Beth. So ein bisschen fast so wie eine Zombie-Komödie. Und das ist auch sehr geil. Da bricht dann irgendwie auch die Zombie-Apokalypse über ihn herein und er spielt es aber irgendwie mit so einem Witz, wo man aber nie so genau weiß, ist das jetzt lustig oder ist das tragisch? Und das ist einfach ein sehr geiler Typ. Also der macht mir unglaublich viel Spaß. Hast du auch in Kill Your Darlings gesprochen? Ja, auch ein sehr geiler Film, den auch wahrscheinlich niemand gesehen hat, leider. Kennen nicht so viele, ne? Aber da war er ja ein schwules Pärchen mit Daniel Radcliffe nachher. Genau. Also auch irgendwie was ganz anderes. Also er hat wohl so einen Riecher für solche interessanten Rollen irgendwie. Ja, so muss es auch sein. Ich glaube, das ist ein Typ, der hat auch keine Angst, bestimmte Rollen zu spielen. Und das meinte ich vorhin auch schon. Also auch für mich als Sprecher, ich freue mich auch, je roher und je krasser das wird, finde ich es cool, weil warum nicht den Zuschauer irgendwie was zeigen, was vielleicht jetzt nicht so alltäglich ist? Und das ist, glaube ich, ein Typ, der hat keine Angst davor, solche Szenen zu spielen oder solche Rollen zu spielen. Und genau so muss es sein. Also das zeichnet einen geilen Schauspieler aus, der eintauchen will in Sachen, die etwas fremd sind, der arbeiten möchte und so. Und das, ich glaube, so einer ist der. Ein weiterer Filmschauspieler, den du sprichst, ist Justin Sean. Wie verhält es sich hier? Den habe ich das erste Mal bei Twilight, glaube ich, gesprochen. Und seitdem durfte ich den immer mal wieder sprechen. Bei House hatte der eine kleine Rolle. Dann hatte der, das ist 21 and Over. Und das ist eigentlich ein cooler Typ. Leider war das alles immer so weit auseinander, dass ich da jetzt nie so eine große Verbindung irgendwie zu ihm aufbauen konnte, weil dann so alle 2 Jahre sagt jemand so, hey, hier ist mal wieder ein Film mit dem. Aber ist eigentlich sehr cool, also keine Ahnung. Vielleicht kriegt er ja irgendwann noch mal was Großes, wo er, Karriereschub. wer weiß, weil ist eigentlich ein cooler Typ. In der Filmreihe Die Tribute von Panem sprichst du Sam Claflin. Ich fand, das harmonierte richtig gut. Wie siehst du das? Finde ich auch. Ich teile mir den so ein bisschen mit Tim Schwarzmeier. Der hat den auch schon ein paar Mal gesprochen. Und ich finde uns ehrlich gesagt beide sehr gut drauf. Aber ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich ihn sprechen darf, weil ich finde, dass es. Ich muss sagen, als ich den das erste Mal bei Tribute gesprochen habe, dachte ich mir so, ja, das ist jetzt einfach wieder so ein Schönling. Und ich hatte da eben ich hatte mit Alex Pettyfer hatte ich ein paar Filme gemacht. Und Alex Pettyfer ist ja auch so ein totaler Schönling, so ein durchtrainierter mit markantem Kinn. Und dann dachte ich mir so, ah, klar, jetzt werde ich natürlich auf den besetzt, weil ich Alex Pettyfer hatte davor. Und dann habe ich aber ein Casting gemacht auf Sam Claflin für einen Film, der heißt Love Rosie. Und bin es nicht geworden, da ist es Tim Schwarzmeier geworden. Und dann habe ich aber während diesem Casting gemerkt, oh krass, der hat ja richtig was drauf. Und das ist nicht nur ein schönes Gesicht, sondern das ist auch ein geiler Schauspieler. Und jetzt durfte ich mit ihm einen Film machen, der kommt bald in die Kinos, ein ganzes halbes Jahr, mit Dings zusammen, hier Daenerys spielt die Hauptrolle. Emilia Clark, ja. Emilia Clarke, genau. Und das ist auch so ein Film zum Beispiel, da ist er sitzt im Rollstuhl und ist gelähmt, sein ganzer Körper, und geht eigentlich quasi nur über Gesichtsausdrücke und über Sprache. Und das macht er so geil. Und da dachte ich mir auch die ganze Zeit in dem Film so, cool, der sieht zwar natürlich hübsch aus und alles, aber da ist wirklich noch mehr dahinter. Und ich würde mich echt freuen, wenn ich den öfter sprechen darf, weil das ist ein super cooler Typ. Aber da haben wir ja wieder Daenerys und Jon quasi. Ja, ich habe mir den deutschen Trailer angeschaut auf YouTube und dann auch in den ganzen Kommentaren steht auch so, was ist denn hier los? Weil auch Dings spielt auch mit, der den, Gott, wie heißt denn der Schauspieler? Der den Vater von den Lannisters, den Vater gespielt hat. Es fällt einem eh schwer, sich bei Game of Thrones die Namen zu merken. Aber da passiert sowieso schon schauspielertechnisch sehr viel Game of Thrones in ein ganzes halbes Jahr. Und okay. Jetzt haben sie sogar auch noch auf Finnick von Tribute von Panem auch noch die Stimme von Jon Schnee. Ja. Also das ist jetzt Game of Thrones Overkill. Mit Ozan Ünal teilst du dir auch einen Schauspieler, und zwar Logan Lerman. Wie kommt es eigentlich dazu, dass man sich auf keine Feststimme einigen konnte? Oder ist das völlig rollenabhängig von dem, was der Schauspieler macht und wie der Schauspieler die Rolle anlegt? Ach, das ist tatsächlich rollenabhängig, ist aber auch verleihabhängig. Also es kann gut sein, dass jetzt zum Beispiel, weil Ozan hat zum Beispiel, ich glaube inzwischen ist sogar Ozan tatsächlich Feststimme von ihm. Also es ist jetzt länger her, dass ich angefragt wurde für Logan Lerman. Und Ozan hat ihn definitiv in den größeren Franchises gesprochen. Also diese ganzen Percy Jackson-Geschichten und auch jetzt letztens hier das Herz aus Stahl mit Brad Pitt. Das war alles Ozan. Und viele Verleihe sagen dann eben oft, hier der letzte, was weiß ich, Warner-Film oder der letzte Fox-Film war doch eben mit Ozan und dann behalten wir das bei, so verleihintern. Und ich habe Logan Lerman, ich habe den ja in vielen kleineren Geschichten. Ich habe Gamer, habe ich damals mit ihm gemacht. Ich habe Noah. Diesen Noah-Film, genau. Und deswegen ist das oft einfach ja eine Verleihentscheidung, dass die einfach sagen, ach, wer hatte den denn bei uns im Verleih schon mal gesprochen? Ach, das war Ozan, dann nehmen wir doch nochmal Ozan. Genau, so kommt das. Also hat der Verleiher schon einen ganz schön großen Einfluss auf die Synchro. Ich meine, als Auftraggeber natürlich, ne, aber und man muss natürlich auch sagen, obwohl es natürlich immer schön ist, wenn ein Schauspieler dieselbe Stimme im Deutschen hat. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass es auch Sinn macht, vielleicht jemand anderen zu besetzen. Weil wenn du jetzt einen Schauspieler hast, der irgendeine total chargierte Rolle anlegt oder mit Maske und dann plötzlich ein komplett anderes Wesen wird. Manchmal passt der Schauspieler, um die Rolle zu spielen, aber der Synchronschauspieler eben nicht. Und dann besetzt man vielleicht anders. Also ich finde, das ist alles okay. Früher habe ich mich da irrsinnig drüber aufgeregt, weil ich mir dachte so, was, warum hat der eine andere Stimme und so. Aber inzwischen bin ich da immer cooler mit, dass ich mir denke, naja, ist schon schön, wenn ein Schauspieler dieselbe Stimme durchgehend hat, aber manchmal für bestimmte Rollen macht es auch Sinn, umzubesetzen, weil der Schauspieler auch was komplett anderes spielt, wofür der Synchronschauspieler vielleicht nicht hundertprozentig passend wäre. Das ist manchmal schon in Ordnung. Ansel Elgort ist ebenfalls ein aufstrebender Schauspieler. Inwiefern beobachtet man als Sprecher eigentlich den Werdegang dieser Person als Synchronsprecher? Also ich verfolge tatsächlich schon sehr viel den Werdegang von den Leuten, die ich mal sprechen durfte. Weil ich, wie gesagt, das Glück habe, in vielen Projekten und Filmen und Serien mitsprechen zu dürfen, die ich selber sehr cool finde. Und ich finde selber tatsächlich viele Schauspieler, die ich spreche, sehr cool. Und deswegen interessiert mich einfach, was die so machen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich angefragt werde für irgendwas Neues. Aber auch so, zum Beispiel der Ansel Elgort. Niemand weiß, wie man den Mann wirklich ausspricht. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein Typ, ich habe den das erste Mal gesprochen bei Das Schicksal ist ein mieser Verräter und habe ein bisschen gebraucht, um mich mit ihm anzufreunden und auch mit dem, was er da so spielt. Und dann durfte ich ihn eben nochmal sprechen in Zeitgeist, heißt der Film, glaube ich, im Deutschen. Guter Film, ja. Ja, auch hat niemand gesehen, aber guter Film. Und dann habe ich mich da auch sehr gefreut, weil das auch ein Film ist, da habe ich sowieso vom Trailer her schon mir gedacht, ach cool, den will ich sehen. Und plötzlich kriege ich die Anfrage dafür und denke mir so, oh geil, ich darf sogar noch mitsprechen. Und deswegen ist das ganz cool, dass das bei mir manchmal tatsächlich Hand in Hand geht, dass ich mir einen Film als Trailer anschaue und mir denke, cool, der interessiert mich und dann darf ich plötzlich mitsprechen. Abschließend zu den Rollen, würdest du gerne mal einen Darsteller treffen, den du gesprochen hast? Oder hast du es vielleicht schon mal? Nee, habe ich noch nie. Ich fände zum Beispiel so einen Typen wie Dane DeHaan fände ich interessant, weil ich glaube, das ist jemand, mit dem kann man cool quatschen. Ich glaube, das ist einer, der hat eine gute Einstellung zu der ganzen Branche und zu der ganzen Arbeit. Aber sonst ist mir das ehrlich gesagt nicht so wichtig. Also wenn man Filmfan ist, dann bin ich Fan der Rollen. Dann bin ich ja nicht unbedingt Fan des Menschen. Ich beneide dann vielleicht den Schauspieler um sein Talent und um das, was er der jeweiligen Rolle immer wieder schenkt. Aber wenn ich jetzt Dane DeHaan zum Beispiel treffen würde, dann treffe ich ja Dane DeHaan und ich treffe nicht die Rolle. Deswegen interessiert es mich jetzt gar nicht so sehr, die Leute zu treffen. Aber wenn es sich ergibt, würde ich mich natürlich freuen, einfach mal so ein bisschen zu quatschen, wie er das alles so sieht, was er so für ein Typ ist, mal irgendwie ein Bier zusammen trinken. Klar, warum nicht? Du bist auch schon in Anime zu hören gewesen, unter anderem High School of the Dead. Erinnerst du dich noch an deine Rolle als Waffen-Nerd Kota Hirano? Ja, das war so ein bisschen skurril. Tatsächlich, ja. Ich mache sehr wenig Anime. Und zwar, ich mache tatsächlich auch sehr bewusst sehr wenig Anime. Weil ich selber da eine sehr zwiegespaltene Einstellung zu dem ganzen Ding habe. Ich bin zum Beispiel, habe ich früher sehr viel Pokémon gemacht und habe dann irgendwann tatsächlich gesagt, Pokémon möchte ich nicht mehr machen. Weil für mich gibt es da einen Unterschied bei Animes. Es gibt diese völlig absurden Animes, die auch so ein bisschen auf Klamauk und tatsächlich auch für, glaube ich, für Kinder gemacht sind, so wie zum Beispiel Pokémon. Ich würde sagen, das ist eher eine Kinderserie. Ja. Und dann, obwohl jetzt zum Beispiel High School of the Dead natürlich nicht für Kinder ist, ist da auch dieser Klamauk drin, wegen zum Beispiel dem ganzen Sexzeug und so weiter. Edgy, ja. Und ich muss sagen, ich bin totaler Fan von Sachen wie Death Note. Ich habe Attack on Titan, da hoffe ich, dass dieses Jahr vielleicht irgendwann oder nächstes Jahr die nächste Staffel endlich mal kommt. Mhm. Aber es gibt auch viele Animes, die ich nicht so gern gucke. Und zum Beispiel, da werde ich jetzt wahrscheinlich viele aus deiner Fangemeinde enttäuschen, zum Beispiel ist One Piece so eine Sache. Wo du auch schon mitgesprochen hast und was du nicht magst, scheinbar. Ja, das ist mir einfach zu viel irgendwie. Also ich respektiere das völlig, weil ich verstehe das auch. Ich habe mich da auch so ein bisschen mit auseinandergesetzt, was da wirklich auch passiert in Japan mit dem ganzen Es ist das Game of Thrones aus Japan. Das ist tatsächlich so. Und ich hab mir auch sagen lassen, dass die Mangas etwas anders sind, gerade bei One Piece. Dass sie, glaube ich, ein paar Sachen auch wirklich abgeschwächt haben und so. Dass es viel brutaler ist und viel krasser ist in den Mangas. Aber deswegen war zum Beispiel High School of the Dead war so eine Sache. Da hatte ich Bock drauf, weil ich stehe irrsinnig auf Zombies. Und ich finde das ganze Genre total geil. Und dann dachte ich mir so, ja klar, warum nicht? Und dann war das auch cool, aber ich muss dann sagen, als ich auch selber nochmal reingeguckt habe, als das alles fertig war. Es war dir zu sexualisiert. Es war, ja, ich habe ja kein Problem mit Sex. Aber irgendwie dachte ich mir, dass für mich persönlich hat das da alles nicht so richtig hingepasst, weil ich mir dachte, ich hätte mir ein bisschen mehr Apokalypse und Verzweiflung gewünscht. Und es war mir dann teilweise, haben die es zu locker genommen irgendwie. Und dann dachte ich mir so, weiß nicht. Also ich persönlich konnte da nicht so richtig eintauchen als Fan. Das zu sprechen hat aber irgendwie Spaß gemacht. Das war irgendwie ganz witzig. Gerade Kota, ne? Der ist ja einer, der denkt sich, ach geil, endlich! Endlich hat mein Leben einen Sinn. Endlich kann ich das tun, worauf ich Bock hab. Ja. Zombies töten. Ja. Waffen. Frauen. Ja. Brüste. Genau. So ungefähr. Ja. Nee, aber verstehe ich auf jeden Fall die Einstellung dazu. Das ist ja auch, Mensch, einige Leute sagen dann bei Shameless, oh Gott, nee, auf gar keinen Fall. Ja, natürlich. So, aber nee, natürlich ist es natürlich eine andere Sache, wenn was gespielt ist und wenn was gezeichnet ist, ganz klar. Das ist halt sehr fremd für. Ja, nee, darum geht's gar nicht so. Also die Argumentation halt, um die halt nachvollziehen zu können. Es ist eher so dieses Klamaukige, damit kann ich einfach nicht so wahnsinnig viel anfangen. Das ist so ein Ding, das ist so die asiatische, japanische Kultur. Ja, und ich mag einfach dann lieber die Animes, die ein bisschen realistischer oder geradliniger sind. Wie zum Beispiel, wie gesagt, ich finde, da ist Death Note ist ein cooles Beispiel. Auf jeden Fall. Die haben auch so ihre Momente, wo der Light dann mal so völlig ausflippt. Aber eigentlich ist das könnte auch eine Realserie sein. Oder es gibt zum Beispiel, eine Serie, die ist, glaube ich, relativ unbekannt, die heißt Monster. Ja. Die in Deutschland spielt sogar. Klassiker. Und das ist ein sehr geiles Ding. Das hab ich mir auch angeguckt und dachte mir so, krass, das könnte jetzt auch einfach ein Thriller sein, der real besetzt ist, ist aber einfach gezeichnet, warum nicht? Und sowas finde ich dann geil. Oder eben auch zum Beispiel Attack on Titan ist natürlich völlig wahnsinnig mit diesen Riesen, aber ich mag es lieber, wenn es irgendwie realistischer ist und dann. Zum Beispiel, wie gesagt, bei One Piece passiert mir das zu oft, dass dann die Gesichter sich so verzerren und dann diese riesen Schweißperlen auf der Stirn kommen. Das ist nicht so mein Ding. Es ist halt so typisch. Genau. Das ist halt. Ja, natürlich. Und deswegen, also ich habe diese Klischees, ja. Deswegen, ich würde mir jetzt nie anmaßen zu sagen, dass das scheiße ist, weil ich verstehe das. Das ist die Kultur und das muss so sein. Aber es ist einfach nicht so mein Ding. Ja. Vielleicht hast du ja das Glück und hast bei Attack on Titan eine Rolle, weil es soll ja noch immer für Deutschland kommen. Es soll, ja, hoffentlich. Ich habe mir das Zwischending habe ich mir angeguckt, was es nur auf Japanisch gibt. Diese 3-4 Folgen, die dann nochmal so angehängt wurden. Und jetzt hoffe ich aber, dass es wirklich tatsächlich mit dem eigentlichen Attack on Titan weitergeht, weil das hat mich schon ziemlich umgehauen damals. Würdest du dich für eine Rolle passend finden? Für Eren oder Levi vielleicht? Levi wäre natürlich cool, aber einfach das nur, weil... Das wäre jetzt auch eher meine Überlegung gewesen. Aber einfach nur, weil Levi cool ist. Nee, wäre natürlich geil, klar, wäre cool, würde ich mich freuen. Aus Bloodlet kennt man dich als Wolf und in Rin sprichst du Apos. Wie sieht es denn bei diesen Serien aus? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich mache nicht viel Anime, weil ich das tatsächlich sehr ausgewählt mache. Und ich weiß noch, besonders bei Bloodlet war es so, da wurde ich angefragt und dann hieß es eben, ja, Anime. Und dann meinte ich, ja, mit Anime bin ich ja so ein bisschen schwierig, was ist das denn für ein Anime? Und dann hieß es, ja, das ist schon natürlich ein bisschen abgedrehter, aber deine Rolle ist eigentlich ganz cool. Also ich bin eher so einer, der jetzt weniger so diese kompletten Austicker da hat mit Rumschreien und keine Ahnung und so verrückt werden. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeguckt und dachte mir, okay, cool, da habe ich Bock drauf. Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich da im Nachhinein auch mal reingeschaut und ich fand, es hätte, für meinen Geschmack, hat es mir nicht alles gegeben, was ich gehofft hatte. Da irgendwie, ich dachte mir, in ein paar Bereichen hätten sie noch ein bisschen die Story erweitern können. Aber ich fand es dann doch sehr cool und dasselbe auch bei Rin, da war das auch so. Ich fand... Den ganzen Style davon fand ich irgendwie cool und auch dieses ganze Perverse, was da abgeht mit dieser unglaublichen Brutalität und so. Und ich fand es irgendwie sehr interessant, dann auch einer zu sein, der dann so ein Zwischenmensch dann irgendwie so weder Mann noch Frau und irgendwie ich werde der Gottesengel. Und es war irgendwie, das war dann wieder so abgedreht, dass ich mir dachte, geil, da habe ich Bock drauf. Aber es ist ja interessant, dass du das sehr gewählt dir aussuchst, deine Anime-Rollen. Also ich suche mir grundsätzlich meine Rollen so ein bisschen aus, weil ich mir denke, wenn ich irgendwas mache, dann will ich auch irgendwie dahinter stehen. Also klar, wir machen alle zwischendrin mal Geschichten, die wir einfach so mitnehmen. Ich habe zum Beispiel bei Reich und Schön damals habe ich auch gesprochen. Aber genau, wir machen natürlich viele Sachen einfach so auch. Aber ich suche mir tatsächlich viele Sachen aus. Also es gibt auch wirklich Projekte, bei denen ich sage, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und eben gerade bei Anime, das suche ich mir dann schon aus, weil ich finde Anime sehr geil, aber nicht alles. Und deswegen gucke ich dann eben, was für mich cool ist und was ich mir auch selber angucken würde, weil dann habe ich auch wirklich Lust, da 100% reinzustecken. Ja gut, das finde ich auf jeden Fall eine gute Einstellung. Es gibt ja in der Branche auch öfter mal Kollegen, die sagen, nee, Anime mache ich gar nicht. Oder möchte ich nicht machen. Aber halt gar nicht so verstehen, was das überhaupt dann ist, weil jede Serie ist ja für sich eine andere. Das ist eben das Ding. Vor allem viele verstehen auch, glaube ich, gar nicht, was Anime eigentlich ist. Weil Anime ist ja so, viele denken einfach, ja, das ist gezeichnet, das ist alles Kinderserie und das ist alles Klamauk. Und das stimmt ja gar nicht. Anime ist ja, wenn du nach Japan gehst, das ist ja gleichzusetzen mit Game of Thrones, wie du vorhin schon gesagt hast. Ja, das, definitiv. Das ist ja von jung bis alt, ist das ein völlig etabliertes Ding da drüben. Und viele, viele verstehen, glaube ich, in Europa gar nicht, was da eigentlich dahinter steckt bei Anime. Und deswegen denke ich mir, die Projekte, die ich mache bei Anime, da will ich auch wirklich 100% geben und dem Ganzen auch das geben, was es verdient. Und wenn ich das nicht kann oder wenn ich da nicht dahinter stehen kann, dann will ich es auch nicht machen, weil nur weil ich jetzt vielleicht selber nicht so Bock auf irgendwas habe, heißt das ja nicht, dass das ganze Genre das verdient, weggerotzt zu werden. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Muss man sagen. Ja. Ich finde es auch gut, dass du dir sehr viele Gedanken darüber machst, was du sprichst. Und ja, klar. Wie du bestimmte Rollen angehst. Was ist denn für dich dann so der größte Unterschied zwischen realen Filmen, Serien und Anime und was sprichst du dann am liebsten? Ich spreche lieber real. Das mache ich auch mehr. Und dann lieber Film oder Serie? Ach, das ist egal. Das ist, wie gesagt, inzwischen ist das sowieso egal, weil so viele Serien so geil sind mit so geilen Schauspielern und so schön gedreht. Ja, klar. Aber nein, ich mache lieber real. Und der Unterschied ist auf jeden Fall einfach ein Mensch, wie der sich bewegt und wie der atmet und so weiter. Das ist Im Gezeichneten geht da oft so ein bisschen was verloren und dann musst du da oft selber was dazu interpretieren oder reinmachen oder vielleicht sogar weglassen, was normalerweise im Spiel bei einem Menschen einfach von Natur aus dabei wäre, wie sich seine Schultern heben und senken, wenn er atmet und so Geschichten. Und deswegen ist es für mich oft das schönere, intensivere Arbeiten, wenn ich einen Menschen vor mir habe, wo ich sehe, wo der bewegt nicht nur seine Lippen so, der bewegt seine Augen so, der bewegt seine Schultern so und dann versucht man sich da komplett reinzufühlen und sich allem anzupassen. Das ist für mich oft die schönere, intensivere Arbeit. Gibt es denn bei dir eine Traumrolle, wenn du jetzt die komplette Auswahl hättest? Sag mal, Mensch, das hätte ich gerne gemacht oder das würde ich unbedingt mal machen. Grundsätzlich irgendwas oder irgendwas? Grundsätzlich irgendwas. Traum. Also nichts direkt, wo ich jetzt einen Finger drauflegen könnte, weil ich freue mich über jede Rolle, aber am liebsten sprechen mag ich schwierige Sachen, wenn jetzt jemand zum Beispiel einfach psychisch eine große Emotionsbandbreite abdeckt oder sowas. Irgendwas, wo man richtig reinsteigen muss und richtig weg von sich selber gehen muss. Also wenn man richtig in irgendwas einsteigt, wo man sagt, krass, das bin ich so gar nicht. Das ist oft das Geilste und da freue ich mich wirklich über alles, wo man so richtig irgendwie weg von sich selber kann. Also umso näher du dich in eine Rolle reinversetzen kannst, umso lieber machst du es eigentlich. Ja, also wenn ich da wirklich kopfmäßig komplett einsteigen kann und mich da wirklich komplett drauf einlassen muss eigentlich, dann ist mir das am liebsten. Was kannst du uns denn zum Stand und der Entwicklung der deutschen Synchronbranche sagen? Puh, das ist eine schwierige Frage. Definitiv. Ich finde persönlich, dass wir alle einen sehr, sehr guten Job machen. Also ich finde, es gibt wirklich Projekte und Filme, die kann man sich auf Deutsch und auf Englisch oder Spanisch, Französisch, wie auch immer angucken und das ist kaum ein Unterschied, weil einfach wirklich der Standard sehr hoch gehalten wird bei uns. Das Problem ist, wie gesagt, was ich vorhin schon mal meinte, einfach die Zeit. Es muss immer mehr, immer schneller, für immer weniger Geld produziert werden. Und das merkt man bei vielen Sachen. Und das merkt man leider auch bei vielen, inzwischen auch schon bei vielen größeren Serien. Ich weiß zum Beispiel, Vikings wurde für ProSieben nochmal neu synchronisiert, weil Ja. das. Bei einer Firma passiert ist anfangs, die vielleicht nicht so gute Arbeit geleistet hatte und dann hatten, glaube ich, die Fans nochmal gesagt, wir hätten gerne eine neue Synchro. Und das ist schön, wenn sowas passiert. Das ist schön, wenn das den Leuten auffällt. Aber das ist einfach leider ein Produkt dessen, was ich vorhin meinte. Das ist einfach immer schneller, immer weniger Geld. Und das ist ein bisschen schade. Und da sehe ich so den Trend, dass der so ein bisschen dahin geht. Und ich hoffe, dass da eben gerade vielleicht die Fans oder sowas öfter mal intervenieren und sagen, hey, das höre ich jetzt aber, dass das jetzt schnell passiert ist oder dass da wenig Geld dahinter war. Weil wir versuchen schon wirklich einen guten Job zu machen. Und natürlich, es gibt bessere Sprecher und schlechtere Sprecher und bessere Firmen und schlechtere Firmen. Aber alles in allem, finde ich, machen wir Deutschen einen sehr guten Job. Ich hoffe halt einfach nur, dass in Zukunft wieder ein bisschen mehr Zeit einfach für alles da ist, damit man sich da noch mehr reinschaffen kann. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du dir denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder den Anime grundsätzlich vorher an oder sagst du, nee, manchmal bleibt da überhaupt gar keine Zeit für? Oder wovon machst du es abhängig, ob du dir vorher was ansiehst oder nicht? Also meistens bleibt keine Zeit. Meistens ist es so, dass wir bekommen eine Anfrage und dann stehen wir im Studio und deswegen gibt es auch eine Regie. Wir haben dann einen Regisseur, der steht dann da und erklärt einem, worum es geht. So, was ist deine Rolle? Und dann schaut man vielleicht mal kurz eine Szene an und dann steigt man einfach direkt ein. Bei einem Film ist es oft anders. Wenn ich jetzt eine Hauptrolle in einem Film habe, dann kann es passieren, dass die Zeit da ist, dass ich sage, ach, den würde ich mir vorher gerne mal angucken. Und klar, ich weiß natürlich, gerade wenn ich eine große Rolle irgendwo habe, weiß ich natürlich gern, was ich mache. Und dann gucke ich mir vielleicht auch mal einen Trailer an davor oder lese mir mal durch, worum es geht. Aber, also klar, wenn ich die Möglichkeit habe, bereite ich mich gern vor, aber oft ist einfach nicht die Zeit da. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecher schon den einen oder anderen tollen Film oder eine Serie entdeckt als kleinen Geheimtipp, wo du vielleicht sonst nicht drauf gekommen wärst? Wieder mal Shameless, da wäre ich von allein Auch. wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Was tatsächlich sehr cool ist, ist eine Serie, die heißt Workaholics. Das ist so eine Comedy, die läuft auf Comedy Central. Völlig abgedreht, drei so Kiffer-Dudes irgendwie, die in einem Haus zusammen wohnen und nur Scheiße erleben. Und das ist eine Serie, die macht unglaublich viel Spaß zu sprechen. Und davon hätte ich wahrscheinlich hier nichts mitbekommen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und das ist sehr geil, weil das völlig abgedreht ist. Also wer da mal Bock drauf hat auf so völlig kranke Kiffer-Comedy, dann checkt mal Workaholics aus. Gab es denn schon mal eine Rolle, in der du dich vielleicht etwas fehlbesetzt gefühlt hast oder gedacht hast, ach, hätte ich das mal nicht gemacht? Ja, es gab damals einen Film, der wurde in Köln aufgenommen. Kenshin müsste das gewesen sein. Genau. Und da hatte ich den Schauspieler in einem anderen Film schon mal gesprochen und dann haben die mich eben nach Köln eingeflogen. Und dann stellte sich aber heraus, dass der Schauspieler in dem Film wirklich was komplett anderes macht, auch eine ganz andere Stimme hat, die auch viel tiefer war. Die hatten auch seine Stimme, glaube ich, runtergepitcht. Und so nach ein paar Takes habe ich eben schon festgestellt, das passt irgendwie nicht. Also da fühle ich mich auch nicht wirklich drauf wohl. Und ich hatte denen dann gesagt, so ja, scheiße, dass ich jetzt extra nach Köln gekommen bin, aber eigentlich würde ich jetzt normalerweise sagen, ich bin da fehlbesetzt drauf. Und wir haben die Rolle dann trotzdem komplett aufgenommen, und haben da eben so unser eigenes Ding draus gemacht. Aber die ganze Zeit über, dachte ich mir eigentlich, das wird dem Original irgendwie nicht gerecht, das passt irgendwie nicht. Und jetzt eben im Nachhinein erfahre ich, dass ich dann doch nochmal umbesetzt wurde. Das finde ich jetzt auch nicht blöd, weil ich, wie gesagt, während den Aufnahmen schon die ganze Zeit dachte, das passt einfach nicht. Und deswegen, ja, das passiert manchmal. Manchmal wird man auf jemanden besetzt und wir sind ja alle auch nicht fehlerfrei. Manchmal passt es einfach nicht. Und in dem Fall hat es nicht gepasst und ich habe das während den Aufnahmen schon gemerkt und wir haben das alle irgendwie gemerkt und da haben wir uns alle einfach nicht wirklich mit wohl gefühlt. Klar, das gibt's. Du hast Tatsuya Fujiwara ja auch schon in Varanotate gesprochen. Wie fandst du denn die Arbeiten daran? Weil da fand ich, hast du sehr gut auf ihn gepasst. Cool, ja. Das hat echt, finde ich, gut gepasst. Das ist genau, was ich vorhin meinte. Das war ein Böser, der völlig abgedreht hat. Und das macht dann schon auch Spaß, wenn man einfach mal nur böse sein darf und völlig krank. Also das war ein ganz geiler Film. Da kam ich auch rein, wusste nichts darüber und dann ging das einfach so von 0 auf 100 los. Und das hat richtig Spaß gemacht. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Ja und nein. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas zu machen, was nicht kreativ ist. Ich glaube, da würde ich komplett eingehen und ich bin auch, glaube ich, ehrlich gesagt, für nichts anderes qualifiziert. Aber ich mache nicht nur Synchron, ich mache sehr viel Musik, und ich schreibe auch viel, also nicht Dialogbücher, sondern Geschichten und so. Und sollte jetzt zum Beispiel der Synchronmarkt irgendwann mal einbrechen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich einfach nur noch Musiker bin oder das Schreiben mehr forciere. Aber ich brauche dieses Kreative. Ich habe mich zum Beispiel, ich fand Schule unglaublich scheiße und ich bin auch echt froh, dass ich danach den Synchronberuf machen durfte und dass ich da reingerutscht bin und dass das alles geklappt hat, weil ich dachte mir wirklich nach der Schule so, was soll ich denn jetzt machen? Nichts interessiert mich. Und deswegen, ich glaube, wie gesagt, ich bin auch für nichts anderes qualifiziert, weil ich nie irgendwas anderes gelernt habe. Ich bin da wirklich reingerutscht und durfte das seitdem machen und es lief gut. Also wenn ich irgendwas anderes machen würde, dann würde ich nur noch Musik machen oder ich würde nur noch schreiben. Und deswegen, ja, Hauptsache irgendwas Kreatives. Also, wenn ich dich jetzt frage, was du neben deinem Beruf am liebsten machst, ist das Musik und kreativ sein. Das ist genau. Ich werde jetzt auch zum Beispiel im Anschluss an dieses Interview werde ich auch losgehen und Straßenmusik machen. Ach, cool. Ja. Nee, also ich mache neben dem Synchronen mache ich unglaublich viel Musik. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls sagt, ich habe Bock, Synchronsprecher zu werden? Ja, besucht eine Schauspielschule. Ganz einfach aus dem Grund, es gibt Naturtalente. Passiert auch immer mal wieder, dass jemand quer einsteigt. Aber die besten Sprecher sind einfach entweder die, die es von Kind auf gemacht haben, also mit dem Beruf groß geworden sind, oder die einfach Schauspieler sind. Und es gehört natürlich irgendwo auch ein Talent dazu. Gerade auch diese ganze Rhythmusgeschichte, das ist eine Sache, die kann man oft nicht lernen. Das ist einfach, manche Leute haben das, andere nicht. Aber ich finde, eine Ausbildung ist sehr, sehr wichtig. Also es ist ein Beruf wie jeder andere. Man wird ja jetzt auch nicht einfach Bäcker und sagt, ich probiere das jetzt mal. Man geht auch in eine Bäckerslehre. Und deswegen, wenn Synchron euch interessiert, cool. Aber ich finde, eine Schule ist wichtig, auch für einen persönlich, um einfach ein paar Sachen zu sehen, auf die man vielleicht selber nicht gekommen wäre. Das finde ich sehr wichtig. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Und zwar danke, dass es eine Fangemeinde gibt, weil wir arbeiten ja als Sprecher alle so ein bisschen im Dunkeln und wir machen unseren Job ja tatsächlich am besten, wenn niemandem auffällt, dass wir überhaupt unseren Job gemacht haben. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Film wie Herr der Ringe oder sowas anschaue, finde ich, ist das so schön, da denke ich gar nicht dran, dass das deutsch synchronisiert wurde. Und so machen wir unseren Job am besten. Und deswegen ist es umso schöner, wenn ab und zu mal jemand ankommt und sagt, hey, ich fand das cool, was du gemacht hast. Und deswegen einfach Dankeschön, dass es Leute gibt, denen das auffällt, denen das Spaß macht, weil uns macht es auch Spaß und wir stecken da wahnsinnig viel Herzblut rein und das ist einfach schön, wenn Leute da auch Spaß dran haben. Dann danke ich dir, Patrick, dass du dabei Ja, warst. danke, dass ich gefragt wurde. Sau cool. Und ich hoffe, euch da draußen hat das Interview auch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine positive Bewertung da. Und schreibt natürlich, wie euch das Ganze gefallen hat. Und natürlich immer wieder Fragen, die ihr an die nächsten Sprecher habt. Immer wieder gerne gesehen. Dann macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe und tschüss. Ciao.